Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Man braucht hier 10 Jahre, um einen Baum zu fällen, der schon tot ist. Es ist fast unmöglich, irgendwo ein kleines Elektrizitätswerk zu bauen. Diese fundamentalistischen Kontrollen der Umweltbehörden können wir nicht mehr dulden. Das behindert die Leute, die produzieren wollen. Jair Bolsonaro, ein Populist, der sich selbst den Namen Tropen-Trump gegeben hat. Frau Diehl, was ist das für eine Art von Kommunikation, auch von Rhetorik? Ja, das ist interessant, dass Bolsonaro jetzt sehr stark auf die Strategien von Donald Trump eingeht und diese Strategien praktisch radikalisiert. Trump hat immer den anderen vorgeworfen, undemokratisch zu sein, in dem Sinne, dass sie dann Fake News produzieren, dass sie dann ideologisch besetzt sind und er selber sei nicht ideologisch. Und bei Bolsonaro sieht man dieselbe Masche sozusagen, nur viel radikaler. Und seit der Wahlkampagne wirft Bolsonaro der Opposition vor, dass sie dann die linke Ideologie praktizieren. Was versteht er darunter? Feminismus, Gender, Positionierung, Ökologiebewegung, linke Positionen sind für ihn auch diejenigen, die kritisch die Diktaturzeit beobachten sozusagen. Oder sogar Professoren für Geschichtswissenschaft wurden angegriffen, weil sie ideologisch unterrichten würden. Und Bolsonaro verspricht praktisch eine Säuberung auch des Bildungssystems von jeglicher Ideologie, unter anderem auch die Suspendierung von bestimmten Disziplinen, die sich um Diversität kümmern. Also Diversity Studies sollte es nicht mehr geben, nach seinen Ideen sozusagen. Gender Studies sollte nicht mehr geben. Sexualkunde sollte in der Schule nicht mehr geben. Und vor allem die Geistes- und Sozialwissenschaften stehen hier unter Verdacht, linke Ideologie zu betreiben. Also das heißt, es ist ein Angriff auf alles kritischen Denken innerhalb Brasiliens. Und dieses Zitat, das wir jetzt gehört haben, ist eigentlich typisch. Der kehrt die Verhältnisse um und sagt, die anderen seien diktatorisch, die anderen seien intolerant. Und fundamentalistisch. Und fundamentalistisch. Ja. Ist das so eine, muss man schon fast sagen, normale Strategie von Populisten, dass sie das, was sie selber tun, nämlich mit Ideologien arbeiten, den anderen vorwerfen? Die Populisten werfen den anderen vor, praktisch das Volk nicht zu repräsentieren. Diese Umdrehung beobachten wir vor allem im Spektrum der Rechten. Die identitären Bewegungen machen sowas. Man hat auch im Nationalsozialismus genau das beobachtet. Und vor allem in der Artikulierung von den Rechtsextremisten und Rechtspopulisten, wie wir jetzt weltweit beobachten, sieht man immer, dass Steven Bannon sehr stark auf diese Rhetorik eingeht. Wenn wir bei Bolsonaro nochmal diese neoliberale Politik betrachten, die er betreibt, also die auch sehr unternehmerfreundlich ist, ist das auch ein Element seiner Art des Populismus ist? Ja, das ist eine interessante Kombination. Normalerweise sind Populisten nicht zwangsläufig neoliberal. Es gibt tatsächlich manche Fälle in Lateinamerika, wie zum Beispiel Fujimori in Peru. Aber normalerweise gehen sie eher auf eine protektionistische Politik ein. Was bei Bolsonaro beobachtbar ist, ist, dass die Wirtschaft, die in Brasilien sehr neoliberal eingestellt ist, hinter Bolsonaro steht. Und Bolsonaro zielt auf eine Deregulierung des Marktes, auf eine Flexibilisierung der Arbeitsgesetze und Rückzug des Staates bei bestimmten Infrastrukturprojekten. Und hat er jetzt seit Anfang Januar, seit er im Amt ist, aus Ihrer Sicht das Land schon sehr verändert? Kulturell war schon der Wahlkampf prägend. Ein paar Maßnahmen werden tatsächlich Früchte haben, zum Beispiel im Bereich des Umweltschutzes, das ist ziemlich eindeutig. Er wird wahrscheinlich schaffen, eine deutliche Steuersenkung durchzuführen und wahrscheinlich auch die Liberalisierung der Arbeitsgesetze wird er wahrscheinlich auch durchführen.